Wie lustig ist's im Winter, wie wird's im Sommer sein? Wann Schwalgrin auf die Olme treibt, hui, da wird's lustig sein. Trihuljo, Trihuljo, Ria, Ria, Trihuljo, Trihuljo, Trihuljo, Ria, Ria, Trihuljo. Und klimmt ein anderes Wetter, so schlaf mer auf'm Feld. Verkauft mer unsere Bette, da kriegen mer ein brav Geld. Trihuljo, Trihuljo, Ria, Ria, Trihuljo, Trihuljo, Trihuljo, Ria, Ria, Trihuljo. Am Montag tun wir melchen, am Dienstag tun wir rühren, am Mittwoch tun wir stritzen von der Ort.